Dritter Teil. Notizen aus der Toten Zone. Portsmouth, New Hampshire, 23. Januar 1979. Lieber Dad, dies ist ein schrecklicher Brief, den ich jetzt schreiben muss. Und ich will versuchen, es möglichst kurz zu machen. Wenn du ihn erhältst, werde ich wahrscheinlich tot sein. Eine furchtbare Sache ist mit mir passiert und ich glaube jetzt, dass alles schon lange vor diesem Autounfall und dem Koma angefangen hat. Du weißt natürlich auch von meiner übersinnlichen Fähigkeit, aber vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wie Mutter auf dem Totenbett geschworen hatte, dass mir dies von Gott so vorbestimmt gewesen war, dass Gott von vornherein eine Aufgabe für mich gehabt hat. Mutter hat mich aufgefordert, nicht davor davonzulaufen. Und ich hatte ihr versprochen, es nicht zu tun. Eigentlich hatte ich es gar nicht so ernst gemeint, ich wollte sie nur beruhigen, aber jetzt sieht es ganz so aus, als hätte sie auf merkwürdige Art doch recht gehabt. Ich glaube immer noch nicht an Gott, nicht an Gott als reales Wesen, das für uns plant und uns kleine Aufträge zur Erledigung erteilt, etwa wie Pfadfindern, die sich bei der großen Wanderung des Lebens Verdienstmedaillen erwerben. Aber ich glaube auch nicht daran, dass alle Dinge, die mit mir geschehen sind, nur blinder Zufall waren. Im Sommer 1976, Dad, ging ich zu einer Kundgebung von Greg Stilson in Trimble. Das ist New Hampshire, 3. Bezirk. Wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, kandidierte er damals zum ersten Mal. Auf dem Weg zur Rednerbühne schüttelte er viele Hände, eine davon war meine. Vielleicht wird es dir besonders schwerfallen, den Teil zu glauben, der jetzt kommt, wenngleich du ja die Fähigkeit in Aktion gesehen hast. Ich hatte eine meiner Wahrnehmungen. Nur war es diesmal keine Wahrnehmung, Dad, es war eine Vision. Entweder im biblischen Sinn oder sehr nahe daran. Merkwürdigerweise war diesmal alles nicht so klar, wie es einige meiner anderen Wahrnehmungen gewesen waren. Über allem lag ein seltsamer, bläulicher Schimmer, wie er vorher nie dagewesen war. Aber es war unglaublich. Ich sah Greg Stilson als Präsident der Vereinigten Staaten. In wie ferner Zukunft, das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass er bereits sehr stark gelichtetes Haar hatte. Ich würde sagen, 14 Jahre. Höchstens 18. Nun besteht meine Fähigkeit darin, zu sehen, nicht zu interpretieren. Und in diesem Fall war meine Fähigkeit, etwas zu sehen, durch diesen komischen blauen Filter eingeschränkt, aber ich sah genug. Sollte Stilson jemals Präsident werden, würde er eine internationale Krise verschlimmern, die ohnehin schon kritisch genug begonnen hatte. Sollte Stilson Präsident werden, würde er am Ende einen Atomkrieg unvorstellbaren Ausmaßes entfesseln. Ich glaube, dass der auslösende Faktor für diesen Krieg irgendwo in Südafrika sein wird, und ich glaube weiter, dass in diesem kurzen, blutigen Krieg nicht nur 2 oder 3 Nationen Bomben werfen werden, sondern vielleicht 20 und mehr, plus Terroristengruppen. Daddy, ich weiß, wie verrückt dir das vorkommen muss, es kommt mir selbst verrückt vor. Aber ich hege keinerlei Zweifel. Ich verspüre nicht den Drang, über die Schulter zurückzublicken und zu versuchen, hinter dieser Sache etwas weniger Reales und Dringendes zu sehen, als sie ist. Du wusstest nicht, genauso wenig wie sonst jemand, dass ich nicht wegen des Restaurantbrandes von den Chatsworths fortgegangen bin. Ich nehme an, dass ich vor Greg Stilson und vor dieser Sache davonlaufen wollte, die ich nun tun soll. Wie Elias, der sich in der Höhle versteckte, oder wie Jonas, der im Bauch eines Walfisches landete, ich wollte ganz einfach abwarten und sehen, weißt du? Abwarten und sehen, ob sich Anzeichen für so eine schreckliche Zukunft zeigen würden. Wahrscheinlich würde ich auch noch länger warten, aber im letzten Herbst begannen die Kopfschmerzen wieder schlimmer zu werden, und dann war dieser Zwischenfall beim Straßentrupp, mit dem ich zusammenarbeitete. Ich denke, der Vorarbeiter Keith Strang wird sich noch gut daran erinnern. Auszug aus einem Protokoll des sogenannten Stilson-Komitees unter dem Vorsitz von Senator William Cohen aus Maine. Die Vernehmung wurde von Mr. Norman D. Variser, dem Hauptverteidiger des Komitees, durchgeführt. Der Zeuge ist Mr. Keith Strang, wohnhaft 1421 Desert Boulevard, Phoenix, Arizona. Datum des Protokolls 17. August 1979. Variser: Und zu dieser Zeit war John Smith beim Straßenbauamt von Phoenix beschäftigt, nicht wahr? Strang: Ja, Sir, das stimmt. Und ist am 7. Dezember etwas passiert, woran Sie sich noch besonders gut erinnern können? Ich meine etwas mit John Smith. Ja, Sir, allerdings. Schildern Sie es bitte dem Komitee. Tja, ich musste zum Zentrallager zurückfahren, um zwei Kanister Orangefarbe zu holen. Sehen Sie, wir brachten damals frische Mittelstreifen auf den Straßen an. Johnny Smith war an diesem Tag draußen auf der Rosemont Avenue. Ich kam gegen 3:45 zurück, also etwa 45 Minuten vor Feierabend. Da kam Herman Joellen, mit dem Sie bereits gesprochen haben, zu mir und sagte: Kümmere dich lieber mal um Johnny, Keith. Irgendwas stimmt nicht mit Johnny. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat sich benommen, als hätte er mich gar nicht gehört, hat mich beinahe überfahren. Bring ihn wieder auf Vordermann. Ja, das hat er gesagt. Und ich habe gesagt: Was ist denn los mit dem, Herman? Und Hermy hat gesagt: Das musst du dir am besten selbst ansehen. Irgendwas ist mit diesem Burschen nicht in Ordnung. Ich bin also die Straße hinaufgefahren und anfangs war alles in Ordnung, aber dann, wumm. Was haben Sie gesehen? Sie meinen, bevor ich Johnny gesehen habe? Ja, ganz recht. Der Streifen, den er gezogen hatte, war krumm. Anfangs nur ein bisschen, hier eine Abweichung, dort eine Beule, aber der Streifen war eben nicht ganz gerade, Sie wissen schon, und Johnny hatte von der ganzen Mannschaft immer am besten Streifen ziehen können. Und dann wurde es wirklich schlimm, es war eine Schlangenlinie über die ganze Straße, manchmal schien er mehrmals im Kreis herumgefahren zu sein, und etwa 100 Meter lang hatte er den Streifen außerhalb des Asphalts gemalt. Und was haben Sie da getan? Ich habe ihn aufgehalten. Das heißt, am Ende habe ich ihn aufgehalten. Ich bin direkt an seine Markiermaschine herangefahren und habe ihn angeschrien. Musste ein 30 Mal brüllen, er schien mich überhaupt nicht gehört zu haben. Dann ist er direkt auf mich losgefahren und hat eine mächtige Beule in den Wagen gerammt, den ich fuhr. War ein Dienstfahrzeug des Highway Department. Und da habe ich auf die Hupe gedrückt und ihn wieder angeschrien. Er schien endlich wieder zu sich zu kommen. Er schaltete auf Leerlauf und sah zu mir herüber. Ich habe ihn gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Und was hat er geantwortet? Er sagte: Hi. Das war alles. Hi, Keith. Als wäre alles in bester Ordnung gewesen. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich reagierte ganz schön wütend. Und Johnny hat nur so dagestanden und sich umgesehen und sich an seiner Maschine festgehalten. Und da ist mir erst aufgefallen, wie elend er aussah. Dünn war er ja schon immer, wissen Sie, aber jetzt war er weiß wie Papier. Und ein Mundwinkel war, wissen Sie, also nach unten gezogen. Zuerst schien er gar nicht mitzubekommen, was ich sagte. Dann hat er sich umgesehen und festgestellt, was für einen Streifen er da gezogen hatte, über die ganze Straße. Und er sagte... sagte, dass es ihm leid tut. Und dann, ich weiß nicht, also dann taumelte er und legte eine Hand auf die Stirn. Ich fragte ihn, was mit ihm los war, und er hat gesagt, nur konfuses Zeug, das überhaupt keinen Sinn ergab. Mr. Strang, dieses Komitee ist an allem interessiert, was Mr. Smith gesagt hat und das Licht auf diese Angelegenheiten werfen könnte. Können Sie sich erinnern, was er gesagt hat? Nun, zuerst hat er gesagt, dass nichts weiter mit ihm los war, nur dass es nach Gummireifen gerochen hat, nach verbranntem Gummi. Und dann hat er gesagt, nicht über Brücken. Und etwas wie, ich habe Kartoffeln in der Brust und beide Radios sind in der Sonne, also ist es aus für alle Bäume. So ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, es war alles konfus. Und was ist dann passiert? Er begann hinzufallen. Ich hielt ihn an der Schulter und an einer Hand fest, die er seitlich ans Gesicht gedrückt hatte, und ich sah, dass sein rechtes Auge voll Blut war. Und dann ist er ohnmächtig geworden. Aber er hat noch etwas gesagt, bevor er ohnmächtig wurde, nicht wahr? Ja, Sir, das hat er. Und was war das? Er hat gesagt, wegen Stilson werden wir uns später Sorgen machen, Daddy. Er ist in der toten Zone. Sind Sie ganz sicher, dass er das gesagt hat? Ja, Sir, bin ich. Das werde ich nie vergessen. Und als ich aufwachte, war ich in dem kleinen Geräteschuppen am Rosemont Drive. Keith sagte, ich sollte lieber schleunigst einen Arzt aufsuchen und erst danach wieder zur Arbeit kommen. Ich hatte Angst, Dad, aber nicht aus den Gründen, die Keith annahm. Jedenfalls meldete ich mich bei einem Neurologen an, den Sam Wysack Anfang November einmal in einem Brief an mich erwähnt hatte. Weißt du, ich hatte an Sam geschrieben und ihm mitgeteilt, dass ich Angst hatte, ein Auto zu fahren, weil ich manchmal alles doppelt sah. Und Sam hat mir sofort zurückgeschrieben und mir dringend geraten, diesen Dr. Van aufzusuchen. Sam hat die Symptome für sehr beunruhigend gehalten, aber er wollte sich nicht auf eine Ferndiagnose festlegen. Ich bin nicht sofort hingegangen. Ich glaube, der Verstand kann einen gehörig bescheißen. Und ich dachte immer, bis zu diesem Vorfall mit der Markiermaschine, dass es nur eine Phase war, die ich durchmachte, und dass es wieder besser werden würde. Ich denke, ich wollte einfach nicht über die Alternative nachdenken. Aber der Vorfall mit der Maschine war zu viel. Und ich bin hingegangen, weil ich es mit der Angst bekam. Nicht wegen mir, sondern wegen dem, was ich wusste. Ich habe also diesen Dr. Van aufgesucht und er hat mich Tests unterzogen und dann hat er mir reinen Wein eingeschenkt. Wie sich dabei herausstellte, hatte ich nun doch nicht mehr so viel Zeit, wie ich geglaubt hatte. Weil... Auszug aus einem Protokoll des sogenannten Stilson-Komitees unter dem Vorsitz von Senator William Cohen aus Maine. Die Vernehmung wurde von Mr. Norman D. Variser, dem Hauptverteidiger des Komitees, durchgeführt. Der Zeuge ist Dr. Quentin M. Van, wohnhaft 17 Parkland Drive, Phoenix, Arizona. Datum des Protokolls 22. August 1979. Variser? Nachdem Sie Ihre Tests abgeschlossen und Ihre Diagnose gestellt hatten, haben Sie mit John Smith in Ihrer Praxis gesprochen, nicht wahr? Van? Ja. Es war eine schwierige Begegnung. Solche Begegnungen sind immer schwierig. Können Sie uns das Wesentliche Ihres Gespräches mitteilen? Ja. Unter diesen ungewöhnlichen Umständen glaube ich, dass die ärztliche Schweigepflicht aufgehoben werden kann. Ich begann Mr. Smith darauf hinzuweisen, dass er ein furchtbar erschreckendes Erlebnis gehabt haben musste. Er stimmte zu. Sein rechtes Auge war immer noch blutunterlaufen, aber es war besser. Ein kleines Blutgefäß war geplatzt. Wenn ich mich auf mein Krankenblatt beziehen darf. Protokoll an dieser Stelle unterbrochen. Variser? Und nachdem Sie Smith diese Erklärung gemacht hatten? Van, wollte er die ungeschminkte Wahrheit hören. So hatte er es ausgedrückt, die ungeschminkte Wahrheit. Auf gewisse Weise haben mich seine Ruhe und sein Mut stark beeindruckt. Und wie lautete die ungeschminkte Wahrheit, Dr. Van? Ich dachte, das sei jetzt klar. John Smith hatte einen extrem stark entwickelten Tumor im Scheitellappen des Gehirns. Unruhe unter den Zuschauern, kurze Pause. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Doktor. Ich möchte die Zuschauer daran erinnern, dass das Komitee tagt und es sich um eine Untersuchung handelt und um keine Freakshow. Schon recht, Mr. Variser. Danke, Doktor. Könnten Sie dem Komitee mitteilen, wie Smith diese Nachricht aufgenommen hat? Er war sehr ruhig. Außerordentlich ruhig. Ich glaube, dass er sich im Grunde seines Herzens bereits eine eigene Diagnose gestellt hatte und dass seine und meine Diagnose übereinstimmten. Aber er sagte, dass er große Angst habe und er fragte mich, wie lange er noch zu leben hatte. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass eine solche Frage zu diesem Zeitpunkt bedeutungslos war, denn noch standen uns ja alle Operationen offen. Ich sagte ihm, dass eine Operation nötig sein würde. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich damals von seinem Koma und seiner beinahe wundersamen Genesung noch nichts wusste. Was hat er geantwortet? Er sagte, eine Operation käme nicht in Frage. Er war ruhig, aber sehr, sehr entschieden. Keine Operation. Ich sagte ihm, dass er sich das hoffentlich noch einmal gründlich überlegen würde, denn die Verweigerung einer solchen Operation käme der Unterschrift unter sein eigenes Todesurteil gleich. Hat Smith dazu etwas gesagt? Er bat mich, ihm nach bestem Wissen zu sagen, wie lange er ohne die Operation noch zu leben haben würde. Haben Sie es ihm gesagt? Ich habe ihm eine grobe Schätzung gegeben. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass solche Tumore ganz unterschiedliche Wachstumsmuster haben können und dass ich Patienten gekannt habe, deren Tumore bis zu 2 Jahren schliefen, dass solche Ruhepausen aber sehr selten sind. Ich sagte ihm, dass er ohne Operation realistisch damit rechnen könnte, noch etwa 8 bis 20 Monate zu leben. Aber er hat eine Operation nach wie vor abgelehnt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ist etwas Ungewöhnliches geschehen, als Smith sich verabschiedete? Ich würde sagen, etwas extrem Ungewöhnliches. Würden Sie es dem Komitee berichten? Ich berührte seine Schulter, weil ich ihn zurückhalten wollte. Es widerstrebte mir ganz einfach, den Mann unter solchen Umständen fortgehen zu lassen, verstehen Sie? Und als ich ihn berührte, spürte ich, wie etwas von ihm auf mich übersprang. Fast so etwas wie ein elektrischer Schlag, aber es war zugleich das Gefühl, als würde etwas herausgesaugt oder entrissen werden. Ich gebe zu, dass dies eine sehr subjektive Beschreibung ist, aber immerhin kommt sie von einem Mann, der in der Kunst professioneller Beobachtung und Erfahrung ausgebildet wurde. Und ich versichere Ihnen, es war nicht angenehm. Ich wich vor ihm zurück, und er schlug mir vor, ich sollte meine Frau anrufen, weil Strawberry sich ernsthaft verletzt hätte. Strawberry? Ja, das hat er gesagt. Der Bruder meiner Frau, sein Name ist Stanbury Richards, aber mein jüngster Sohn hat ihn immer nur Onkel Strawberry genannt, als er noch sehr klein war. Dieser Zusammenhang kam mir übrigens erst später. Jedenfalls schlug ich meiner Frau am Abend vor, ihren Bruder anzurufen, der in Coos Lake, New York, lebt. Hat sie ihn angerufen? Ja, hat sie. Sie haben sich sehr nett unterhalten. Und war Mr. Richards, Ihr Schwager, in Ordnung? Ja, es ging ihm ausgezeichnet. Aber in der folgenden Woche stürzte er von einer Leiter, als er sein Haus anstreichen wollte, und brach sich einen Wirbel. Dr. Van, glauben Sie, dass John Smith das vorausgesehen hatte? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es so gewesen sein könnte. Danke, Doktor. Darf ich noch etwas sagen? Natürlich. Falls er unter einem solchen Fluch litt, ja, ich würde es einen Fluch nennen, dann hoffe ich, dass Gott mit der gequälten Seele dieses Mannes Erbarmen haben wird. Und ich weiß, Dad, die Leute werden sagen, dass ich diese Sache, die ich vorhabe, nur wegen meines Tumors tun will, aber glaub ihnen nicht. Es ist nicht wahr. Der Tumor ist nur dieser Unfall, der mich nun endlich eingeholt hat. Dieser Unfall, von dem ich jetzt glaube, dass er niemals aufgehört hat. Der Tumor liegt im selben Bereich, der damals bei dem Autounfall verletzt wurde, und im selben Bereich, der, wie ich inzwischen glaube, verletzt wurde, als ich als kleiner Junge auf dem Runaround-Pond gestürzt bin. Damals hatte ich die erste Vision, wenngleich ich mich auch heute nicht erinnern kann, was es gewesen ist. Kurz vor dem Autounfall hatte ich wieder so eine Eingebung, in Esty auf dem Rummelplatz. Frag Sarah danach, ich bin sicher, dass sie sich noch gut daran erinnern wird. Der Tumor liegt in diesem Bereich, den ich immer die tote Zone genannt habe, und das hat sich als richtig herausgestellt, nicht? Als bitter richtig. Gott Schicksal, Vorsehung, wie immer man es auch nennen will, es scheint ständig die unwiderstehliche Hand auszustrecken, um die Waagschalen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Vielleicht hätte ich bei diesem Autounfall den Tod finden sollen, vielleicht sogar noch früher, an jenem Tag auf dem Runaround-Pond. Und ich glaube, dass die Waagschalen wieder vollkommen ins Gleichgewicht kommen werden, wenn ich ausgeführt habe, was ich mir vorgenommen habe. Daddy, ich liebe dich. Mein Glaube, dass die Schusswaffe der einzige Ausweg ist, die einzige Möglichkeit für mich, diesen toten Punkt, an dem ich mich befinde, zu überwinden, ist das Schlimmste. Aber nicht minder schlimm ist mein Wissen, dass ich es dir zurücklassen muss, den Kummer und den Hass all der Menschen zu ertragen, die keinen Grund haben, Stilson für etwas anderes als einen guten und rechtschaffenen Mann zu halten. Auszug aus einem Protokoll des sogenannten Stilson-Komitees unter dem Vorsitz von Senator William Cohen aus Maine. Die Vernehmung wurde von Mr. Albert Renfrew, dem stellvertretenden Verteidiger, durchgeführt. Der Zeuge ist Dr. Samuel Wysack, wohnhaft 26 Harlow Court, Bangor, Maine. Datum des Protokolls 23. August 1979. Renfrew: Wir nähern uns der Stunde der Vertagung, Dr. Wysack, und ich möchte Ihnen im Namen des Komitees dafür danken, dass Sie 4 Stunden lang Ihre Aussagen gemacht haben. Sie haben sehr viel Licht auf die Situation geworfen. Wysack: Schon gut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an Sie, Dr. Wysack. Sie scheint mir aber von grundlegender Bedeutung zu sein. Es geht dabei um einen Punkt, den Mr. Smith selbst in seinem Brief an seinen Vater zur Sprache gebracht hat, der als Beweismittel zu den Akten genommen wird. Die Frage lautet: Nein. Pardon? Sie wollen mich fragen, ob Johnnys Tumor der Anlass dafür war, dass er an jenem Tag in New Hampshire abgedrückt hat, nicht wahr? Gewissermaßen die Antwort lautet nein. Johnny Smith war ein denkendes, vernünftiges, menschliches Wesen bis zum Ende seines Lebens. Das beweist der Brief an seinen Vater und auch sein Brief an Sarah Hazlitt. Er war ein Mann mit einer schrecklichen, gottgleichen Macht. Vielleicht mit einem Fluch, wie mein Kollege Dr. Van es ausgedrückt hat, aber er war keineswegs geistig instabil. Noch wurde sein Handeln von Fantasien als Folge übermäßigen Drucks durch einen Gehirntumor bestimmt, falls so etwas möglich ist. Aber trifft es nicht zu, dass Charles Whitman, der sogenannte Texas Tower Sniper, ja, er hatte einen Tumor, genau wie der Pilot der Eastern Airlines Maschine, die vor Jahren in Florida zerschellte. Aber es wurde in keinem Fall behauptet, dass der Tumor das auslösende Moment gewesen sein könnte. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch noch andere unrühmliche Geschöpfe, Richard Speck, der sogenannte Son of Sam oder Adolf Hitler, keinen Gehirntumor brauchten, um mörderisch zu handeln. Oder Frank Dodd, den Johnny selbst in der Stadt Castle Rock als Mörder entlarvte. Dieses Komitee mag Johnnys Verhalten für noch so fehlgeleitet oder falsch halten, aber es war die Tat eines Mannes im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. In seelischer Qual vielleicht, aber geistig gesund. Und glaube vor allem nicht, dass ich dies alles ohne langes und qualvolles Nachdenken getan habe. Wenn ich mit dem Tod dieses Mannes der Menschheit Gelegenheit verschaffen kann, alles noch einmal 4 Jahre, vielleicht auch nur 2 oder sogar nur 8 Monate gründlich zu überdenken, dann hat es sich gelohnt. Es ist ein Unrecht, aber vielleicht stellt es sich dereinst als Recht heraus. Ich weiß es nicht, aber ich will nicht länger Hamlet spielen. Ich weiß, wie gefährlich Stilson ist. Daddy, ich lieb dich sehr. Glaub es mir. Dein Sohn, Johnny. Auszug aus einem Protokoll des sogenannten Stilson-Komitees unter dem Vorsitz von Senator William Cohen aus Maine. Die Vernehmung wurde von Mr. Albert Renfrew, dem stellvertretenden Verteidiger, durchgeführt. Der Zeuge ist Mr. Stuart Clausen, wohnhaft Blackstrap Road in Jackson, New Hampshire. Renfrew: Und Sie sagen also, dass Sie Ihre Kamera zufällig in der Hand hatten, Mr. Clausen? Clausen? Ja, als ich schon aus der Tür ging. An diesem Tag wäre ich beinahe gar nicht hingegangen, obwohl ich Stilson mag. Nun, ich mochte ihn, bevor dies alles geschah. Die Stadthalle war mir gründlich verleidet. Wegen Ihrer Fahrprüfung? Erfasst. War ein kolossaler Reinfall für mich, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Aber dann habe ich mir gesagt, ah, zum Teufel, was soll's? Und ich habe dieses Foto geschossen. Mann, ich hab es. Dieses Bild wird mich reich machen, glaube ich. Wie das Flaggehissen auf Iwo Jima. Hoffentlich kommen Sie nicht auf die Idee, dass die ganze Geschichte nur Ihnen zuliebe inszeniert worden ist, junger Mann. Oh nein, überhaupt nicht. Ich meinte doch nur... Nun, ich weiß nicht, was ich meinte. Aber es ist doch direkt vor mir passiert und... Ich weiß es nicht. Je, war ich froh, dass ich meine Nikon mitgenommen hatte. Das ist alles. Und Sie haben dieses Foto genau in dem Moment geschossen, als Stilson sich das Kind schnappte? Matt Robeson, ja, Sir. Und dies hier ist eine Vergrößerung des Fotos? Das ist mein Bild, ja. Und nachdem Sie es gemacht hatten, was geschah dann? Zwei dieser Kerle sind hinter mir hergerannt. Sie haben gebrüllt, gib uns die Kamera, Junge, los, lass sie fallen. Solche Sachen. Und Sie sind davongerannt? Ob ich gerannt bin? Herrgott, bin ich gerannt. Die beiden haben mich fast bis zur städtischen Garage verfolgt. Einer von ihnen hätte mich beinahe erwischt, aber dann ist er auf dem Eis ausgerutscht und hingefallen. Junger Mann, ich würde sagen, dass Sie das wichtigste Rennen Ihres Lebens gewonnen haben, als Sie diesen beiden Rowdies entkommen sind. Danke, Sir. Aber was Stilson an jenem Tag gemacht hat... Ja, vielleicht muss man das mit eigenen Augen gesehen haben, aber ein kleines Kind als Schutzschild benutzen, das ist schon ziemlich schäbig. Ich möchte wetten, dass die Bevölkerung von New Hampshire diesen Mann nicht mal mehr zum Hundefänger wählen würde. Nicht für... Danke, Mr. Clausen. Der Zeuge ist entlassen. Wieder Oktober. Sarah hatte diese Reise sehr lange hinausgeschoben, aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo sie sie nicht mehr hinausschieben konnte. Das spürte sie. Sie hatte beide Kinder bei Mrs. Ablenap gelassen, sie hatten jetzt eine Hausgehilfin und zwei Wagen anstelle des kleinen roten Pinto. Walts Einkommen betrug nahezu $30,000 jährlich, und Sarah war an diesem heißen Spätherbsttag allein nach Pownell gekommen. Jetzt hielt sie am Rand der schmalen Landstraße an, stieg aus und ging zu dem kleinen Friedhof auf der anderen Seite hinüber. Ein kleines, fleckiges Schild an einem der Steinpfeiler verkündete, dass dies zu den Birken war. Er war von einer langen Steinmauer umgeben, die Anlage machte einen sehr gepflegten Eindruck. Vom Memorial Day vor 5 Monaten waren noch ein paar zerschlissene Flaggen übrig geblieben, bald würden sie unter Schnee begraben sein. Sie ging langsam, ohne Eile. Die leichte Brise ließ den Saum ihres dunkelgrünen Rockes flattern. Hier lagen Generationen von Bowdens, dort war eine ganze Familie Marstons begraben, und hier, um einen großen Marmorgedenkstein herum, ruhten Pillsburys bis zurück ins Jahr 1750. In der Nähe der rückwärtigen Mauer fand sie einen noch relativ neuen Grabstein mit der schlichten Aufschrift John Smith. Sarah kniete daneben nieder, zögerte und berührte ihn dann zaghaft. Sie ließ die Fingerspitzen nachdenklich über die glänzende Oberfläche gleiten. 23. Januar 1979. Liebe Sarah, ich habe soeben meinem Vater einen sehr wichtigen Brief geschrieben, und ich habe fast 1,5 Stunden gebraucht, um ihn aufzusetzen. Jetzt habe ich nicht mehr die nötige Energie, diese Anstrengung zu wiederholen. Daher schlage ich vor, dass du ihn, sobald du diesen bekommst, anrufst. Am besten tust du es jetzt sofort, bevor du den Rest liest. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du jetzt also Bescheid wissen. Ich möchte dir nur noch sagen, dass ich in letzter Zeit sehr viel über unseren Besuch auf dem Rummelplatz in Esti nachgedacht habe. Wenn ich raten müsste, an welche beiden Dinge du dich noch am besten erinnern kannst, dann würde ich sagen, an meine Glückssträhne am Glücksrad Erinnerst du dich noch, wie dieser Junge sagte, es war riesig, den Kerl bluten zu sehen, und an die Maske, die ich aufgesetzt hatte, um dich zu erschrecken? Es sollte ein Mordsspaß sein, aber du wurdest so wütend, dass unsere Verabredung deswegen beinahe geplatzt wäre. In diesem Fall wäre ich jetzt vielleicht nicht hier und dieser Taxifahrer heute noch am Leben. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch so, dass nichts die Zukunft verändern kann. Vielleicht hätte ich die gleiche Pille so oder so schlucken müssen, eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr später. Nun, wir hatten unsere Chance, aber dann fiel der Gewinn eben doch auf die Hausnummer. Doppel-Null, nehme ich an. Aber du sollst wissen, Sarah, dass ich an dich denke. Für mich hat es eigentlich nie jemand anders gegeben, und jene Nacht war die beste für uns beide. Hallo, Johnny, murmelte sie, und der Wind wehte leise durch die Bäume, die brannten und leuchteten. Ein Blatt wurde über den strahlend blauen Himmel geweht und landete unbemerkt in ihrem Haar. Ich bin hier. Ich bin endlich gekommen. Laut zu sprechen war auch falsch. Einen Toten im Grab anzusprechen schien die Handlung einer Verrückten zu sein. Sie wurde von ihren eigenen Gefühlen so überrascht, Gefühlen, die so stark und intensiv waren, dass es ihr die Kehle zuschnürte und sie krampfhaft die Hände verschränkte. Vielleicht war es doch richtig zu sprechen. 9 Jahre waren inzwischen vergangen und dies hier würde der endgültige Schlusspunkt sein. Fortan würde es nur noch Walt und die Kinder und jede Menge Lächeln aus der Reihe hinter dem Rednerpult ihres Mannes geben, sowie ab und zu einen Artikel in der Sonntagsbeilage, wenn Walts Karriere so verlief, wie er es so gelassen erwartete. Die Zukunft war, jedes Jahr ein paar frische, graue Fäden im Haar, nie mehr ohne Büstenhalter gehen dürfen, mehr Wert auf Make-up legen. Die Zukunft würde aus Übungsstunden an der YMCA in Bangor bestehen, im Einkaufen, darin, Danny in die erste Klasse und Janice in den Kindergarten zu bringen. Die Zukunft war Neujahrsabende und komische Hüte, während ihr Leben in die Science-Fiction-haften 80er Jahre rollte und in ein seltsames und fast unerwartetes Stadium, ihre mittleren Jahre. Ländliche Rummelplätze sah sie in ihrer Zukunft nicht. Ganz allmählich begannen die ersten heißen Tränen zu fließen. »Ah, Johnny«, sagte sie, »eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen, nicht wahr? So hätte es nicht enden dürfen.« Sie senkte den Kopf und schluckte krampfhaft, aber es nutzte nichts. Sie begann trotzdem zu schluchzen, und das helle Sonnenlicht brach sich in allen Farben des Prismas. Der Wind, der ihr vorhin noch so warm vorgekommen war, Indian Summer, schien jetzt kühl wie im Februar auf ihren tränenfeuchten Wangen. »Es ist nicht fair«, rief sie in die Stille der Bowdens und Marstons und Pillsburys, die nicht mehr und nicht weniger tun konnten als bestätigen, das Leben vergeht schnell und Tod ist Tod. »Oh Gott, nicht fair!« Da berührte sie eine Hand im Nacken. »Und jene Nacht war die beste für uns beide. Wenngleich es mir mitunter immer noch schwerfällt, überhaupt daran zu glauben, dass es jemals ein Jahr 1970 gegeben hat. Und Aufruhr an den Universitäten, Nixon als Präsident, keine Taschenrechner, keine Videorekorder, keinen Bruce Springsteen und auch keine Punkrock-Bands. Manchmal dagegen habe ich das Gefühl, als wäre diese Zeit nur eine Handbreit entfernt, dass ich meine Arme um dich legen oder deine Wange streicheln und dich mit mir forttragen könnte, in eine ganz andere Zukunft, ohne Schmerz oder Dunkelheit oder bittere Entscheidungen. Nun, wir alle tun, was wir tun können, und das muss gut genug sein. Und wenn es nicht gut genug ist, so muss es auch genügen. Ich hoffe nur, dass du an mich denken wirst, liebe Sarah, so gut du es eben kannst. Alles Gute. Und all meine Liebe, Johnny. Sie sog den Atem heftig ein und richtete sich auf. Ihre Augen wurden groß und rund. »Johnny?« Es war vorbei. Was immer es gewesen war, es war vorbei. Sie stand langsam auf und drehte sich um, aber natürlich stand niemand da. Aber sie konnte ihn dort stehen sehen, beide Hände tief in den Taschen, das schiefe Grinsen im mehr freundlichen als hübschen Gesicht. Er lehnte lässig, beinahe schlaksig an einem der großen steinernen Torpfeiler oder einem Grabstein oder auch nur einem Baum mit rotem Herbstlaub. »Keine große Sache, Sarah. Schnupfst du immer noch dieses grässliche Kokain?« Nichts weiter da als Johnny, irgendwo in der Nähe, vielleicht überall. Nun, wir alle tun, was wir können, und das muss gut genug sein, und wenn es nicht gut genug ist, so muss es auch genügen. Nichts geht jemals verloren, Sarah. Nichts, was nicht wiedergefunden werden könnte. »Immer noch der alte Johnny«, flüsterte sie, während sie den Friedhof verließ und die Straße überquerte. Sie blieb einen Augenblick stehen und sah zurück. Der warme Oktoberwind wehte kräftig, die Welt schien abwechselnd in Licht und Schatten getaucht zu sein, die Bäume raschelten geheimnisvoll. Sarah stieg in ihr Auto und fuhr davon.